Eine 750 Jahre alte Kleinstadt im Bundesland Hessen. Ihr Name Grünberg. Einwohnerzahl 4200. Nach den hessischen Landtagswahlen vor 4 Wochen machte Grünberg Schlagzeilen. 19% der gültigen Stimmen waren auf die entfallen. Unter Hessens Städten hielt Grünberg den Landesrekord. Bei der Unterscheidung in Altersgruppen stehen die 25- bis 34-Jährigen mit 30% an der Spitze der Anhänger. Hier in Grünberg haben wir versucht zu erfahren, aus welchen Motiven Wähler sich für diese Partei entscheiden. Mit Metzgermeister Sellner trafen wir uns im Grünberger Ratskeller. Meiner Meinung nach betreiben wir seit 1945 Erfüllungspolitik und keine Nationalpolitik. Unsere Rechte, die werden zu wenig von diesen anderen Parteien vertreten. Wenn ich heute als kleiner Handwerker schon 50, 60 Stunden arbeiten muss, um noch mitzukommen, und auch noch, obwohl man sagen, ein bisschen Verdienst haben will, nicht wahr? Und da meine ich halt, nicht wahr, dass die anderen Parteien in dieser Hinsicht, in der Mittelstandspolitik, viel zu wenig für uns gegenüber den Großen getan haben. Waffenhändler Damaschke ist selbstständiger Geschäftsmann. Die SPD und die CDU sind sich zu nahe gekommen. Nur eine starke Opposition kann eine gute Demokratie gewährleisten. Das ist meine Überzeugung. Sogenannte völkische Symbole schmücken das Zimmer des Volksschullehrers Hedrich. Ich habe die gewählt, weil ich der Meinung bin, dass auch in Deutschland endlich eine nationale Politik gemacht werden muss. Und ich meine, nationale Ziele kann man nur dann erreichen, wenn man auch nationale Politik treibt. Wir sehen dies ja bei unseren Nachbarn. Frankreich macht französische Politik. Und die USA machen eine Politik, die lediglich ihren Interessen dient. Und Russland macht russische Politik. Was mir persönlich am Herzen liegt, ist unsere Jugend. Ich kann nicht verstehen, wie eine Regierung, deren größte Partei sich sogar christlich nennt, tadellos mit ansieht, wie unsere Jugend regelrecht vergammelt. Der Inhaber dieses Lebensmittelgeschäftes in Alsfeld ist für sein Engagement bekannt. Auf Wahlversammlungen trat er besonders für eine neue Mittelstandspolitik ein. Ich beobachte seit Jahren bereits die wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik, nicht nur im Hinblick auf den Mittelstand, sondern überhaupt auf die Gesamtwirtschaft gesehen. Und ich muss feststellen, dass gerade wirtschaftlich von den anderen Parteien nicht das getan worden ist, was ich mir vorstelle. Und zwar erstens einmal, dass man gegen das Vordringen des Großkapitals aus dem Ausland nichts unternommen hat, dass nach meiner Meinung bei einer wirtschaftlichen Stagnation oder eines wirtschaftlichen Rückganges für die deutsche Wirtschaft meines Erachtens verheerende Folgen haben kann. Zum anderen ist uns Mittelständlern immer wieder und besonders dann, wenn wieder gewählt werden sollte, vieles versprochen worden, was bisher nicht gehalten worden ist. Welche Partei war es jetzt? Also ihr habt ja gehört, irgendwie, wir haben die Partei mal rausgeschnitten, was das für ein Bericht gewesen ist. Also es war eine Hessenwahl, das ist auf jeden Fall, das war ja noch drin. Es war das Jahr 1966. Und um die Partei, um die es ging, war die NPD. Also wir denken heute auch, bei NPD haben wir ein ähnliches Verständnis wie die NSDAP. Uns fallen Menschen mit Springerstiefeln ein und mit Glatze, die Baseballschläger in der Hand haben und andere Leute vermöbeln, was sicherlich auch richtig ist, wenn man so ein Bild hat. Aber was vergessen wird, ist, dass diese Partei tatsächlich in den 60er Jahren, die wir eigentlich immer mit Studentenbewegung und Ähnlichem in Verbindung bringen, eine Partei gewesen ist, die sich A, erst in dieser Zeit gegründet hat, nämlich 1964, und B, ein ziemlich ähnliches Parteiprogramm sich gegeben hat. Also sie haben erst sehr lange auch eine vage Aussage nur getroffen über das, was sie eigentlich wollen. Schwerpunktmäßig ging es bei ihnen darum, gegen die Lizenzparteien anzutreten. Ist also der Begriff, mit dem man in den 60er Jahren bei der NPD gearbeitet hat. Die Lizenzparteien war gegen die Medienberichterstattung. Also alles, was wir heute auch haben. Und es gibt eine ganz tolle Internetseite, die nennt sich zukunft-braucht-erinnerung.de. Da gibt es einen Unterreiter, die NPD in den 60er Jahren. Und da möchte ich ganz kurz mal was vorlesen davon. Es heißt auf der Seite, das erste ordentliche Parteiprogramm der NPD folgt erst auf dem 3. Parteitag in Hannover vom 10.12. November 1967. Neben einem einführenden Abschnitt über Grundlagen nationaldemokratischer Politik nahm es in Thesen zu 15 Themen Stellung. Demokratie, Staat, Recht, öffentliche Meinungsbildung, Erziehung, Bildung, Schulwesen, Hochschule, Wissenschaft, Forschung, die gegliederte Volkswirtschaft, Steuer- und Finanzpolitik, die deutsche Landwirtschaft, Raumordnung und Verkehr, Mensch und Arbeit, soziale Sicherheit, Kriegsfolgen und Entschädigungen, natürlich Familie, Volksgesundheit, Wehrpolitik und europäische Verteidigung, deutsche Einheit und Freiheit. Das sind diese Punkte, die sie abgehandelt haben. Und es geht in diesem Programm darum, dass sie Stellung beziehen zu diesen Themen und vor allem eins beklagen, und zwar die Abhängigkeit Deutschlands von kommunistischen bzw. von amerikanischen Einflüssen, den Abhängigkeiten von einem Imperialismus der Großmächte, die Überfremdung der Wirtschaft durch ausländisches Kapital und für die Wiederherstellung Deutschlands in den Grenzen von 38 sind sie auch eingetreten. Okay, das ist jetzt vielleicht was, was bei der AfD nicht vorkommt, aber ansonsten kann man sagen, dass die Parteiprogrammatik der NPD der 60er Jahre sehr, sehr stark konkurrent ist zu der AfD. Und der Autor betont dann auch, also in diesem Artikel, der sich damit auseinandergesetzt hat, weitgehende rechtsextreme Forderungen waren in dem Programm je noch nicht auszumachen und sagt, dass das auch Absicht gewesen ist, um die Menschen auf die Seite zu ziehen und auch von den anderen Parteien Stimmen abzuziehen. Also die Ähnlichkeit zu heute ist frappierend. Kann man nur hoffen, dass wir uns nicht nur daran sozusagen an die Geschichte anhängen, sondern dass auch andere Entwicklungen in den 60er Jahren, die damals stattgefunden haben, vielleicht auch dazu führen, dass ein bisschen was passiert. Aber dazu hören wir auch mehr in der Sendung. Und jetzt gibt es ein paar Stimmen, ein paar Interviews auch von 1966 noch oder 67, glaube ich, von Leuten, die interviewt worden sind zur NPD und ihre Motive. Was sie von der NPD halten, und hört es euch selber an. Es ist erstaunlich, wie ähnlich das ist zu heute. Ausgerechnet am Tag der deutschen Einheit begann in Karlsruhe, der Stadt mit den höchsten deutschen Gerichten, der Kongress der jüngsten deutschen Partei. Man redete viel über Anstand und Ehre, über echte Bestimmung und tiefe Verwurzelung. Ein Vokabular, das dem Alter der Delegierten entsprach. Auf Unverständnis jedoch stieß der Parteitag bei den Mitgliedern des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Über 20.000 verzichteten auf einen freien Tag und protestierten in glühender Hitze vor der Schwarzwaldhalle. Der Landesvorsitzende Eugen Loderer fasste nicht nur ihre Meinung zusammen. Wir klagen die Alten an, die Unverbesserlichen, die mit politischen Hirngespinsten versuchen, wieder einer jungen Generation die Köpfe zu verdrehen. Kaum, dass über die Gräser derjenigen Jugend Gras gewachsen ist, die das Opfer eines nationalistischen Großmachtstraumes wurde. Das leidenschaftliche politische Engagement kritischer Mitbürger war der Anlass für eine Demonstration im Dienste der Demokratie. 6.000 Hamburger protestierten gegen die jüngsten Erfolge der rechtsextremen NPD. Senator Runau sprach den meist jugendlichen Demonstranten aus dem Herzen, als er erklärte: Wir stehen hier heute, um allen zu sagen, wir werden nicht ein zweites Mal zulassen, dass die Hoffnung der jungen Generation, dass die Hoffnung eines ganzen Volkes auf Frieden und auf Freiheit in der Welt wieder durch politische Scharlatane vertan wird. Halten Sie in den kommenden Jahren eine große wirtschaftliche Krise für wahrscheinlich? Ich glaube nicht an eine Krise. Ich glaube, dass sich das alles wieder beruhigen wird, wenn die Regierung dran ist, dass dann alles wieder in Ordnung kommt. Ich glaube, dass es in Deutschland eine Krise geben könnte. Aber ich glaube nicht, dass wir schon so weit sind. Wenn das so weitergeht, glaube ich schon. Ach nein, also das möchte ich nicht sagen. Ja, ich bin Rentner und habe mir ein paar Groschen gespart. Hoffentlich gehen Sie mit diesem Geld nicht noch über den Deich. 62% aller Deutschen hielten 1966 eine Krise für wahrscheinlich, nur 16% für unwahrscheinlich. Deutsche Reaktionen auf unsere Zeit.